So, Dalla. Einen schönen guten Abend und danke für das zahlreiche Kommen. Ich bin sehr froh, dass sich doch sehr viele wohl für dieses Thema interessieren und diese Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit beehren. Ich bin auch froh, heute meinen Co-Moderator begrüßen zu dürfen, Matthias Sauermann von der DT und die Vertreterinnen der Parteien, die wir dann noch kurz vorstellen werden. Ich gebe jetzt kurz das Mikrofon am Anfang dem Matthias, der uns das Konzept des heutigen Abends und den Ablauf etwas beschreiben wird. Ja, also auch von meiner Seite. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend an das Publikum, an alle Vertreter und Vertreterinnen der Parteien, die sich bereit erklärt haben, mit uns heute zu diskutieren. Vor uns warten hoffentlich spannende und interessante 90 Minuten ungefähr, müssen wir noch schauen, in denen wir eben versuchen werden, eine etwas andere Perspektive auf die Nationalratswahl zu werfen. Die Hintergrundidee dieser Veranstaltung ist, etwas mehr vom alltagspolitischen und von kurzfristigen Streitigkeiten oder Themen, also angefangen von der Affäre oder Causa Silberstein, aber auch anderen kurzfristigen Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel das Verschleierungsverbot oder andere Themen, wegzugehen, beziehungsweise ein bisschen darüber hinaus und tiefer zu gehen und zu fragen, was steckt eigentlich hinter solchen Maßnahmen? Also was für ein Gesellschaftsbild vermitteln sie, an was für einer Gesellschaft wollen die Parteien bauen und was soll dann sozusagen am Ende dabei herauskommen? Dazu haben wir den Parteien die Aufgabe gestellt, eben einen Vertreter oder eine Vertreterin zu entsenden, die dann eine dreiminütige Kurzpräsentation halten zum Thema, zur Frage, wie würde unsere Gesellschaft im Jahre 2050 aussehen, wenn es nach uns ginge? Wie sie das anlegen, also beispielsweise mit audiovisuellen Medien oder ähnliches, war freigestellt. Das hat sich jetzt, glaube ich, niemand dafür entschieden. Das heißt, wir hören dann dreiminütige Kurzpräsentationen. Die Idee dahinter kommt eigentlich aus der Wirtschaft, das sogenannte Elevator Pitch. Das heißt, man trifft eine Person im Aufzug und muss dann dieser Person innerhalb von 3 Minuten zwischen Tür und Angel sozusagen in aller Kürze eine Idee vorstellen, eine Idee präsentieren. Die Idee dahinter ist sozusagen, dass dann durch diese Verkürzung man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss, auf das Einzigartige von Konzepten und eben auch mehr das Positive dadurch hervorgehoben wird. Unsere Idee wäre sozusagen gewesen, das auf die politische Ebene umzuheben. Ursprünglich wollten wir dazu drei Zweiergespräche oder Zweierduelle auslosen. Das wird jetzt leider nicht der Fall sein, weil der Herr Überbacher von den Freiheitlichen krankheitsbedingt abgesagt hat. Deshalb werden wir zwei Zweierduelle und am Ende eine Einzelpräsentation haben. Genau, ja, wo wir dann mitdiskutieren. Das Publikum ist natürlich eingeladen, teilzunehmen und Fragen zu stellen. Wir haben dann zwei Blöcke zuerst mit jeweils 2 3-minütigen Präsentationen und anschließend dann 20 Minuten Diskussion, wo wir hoffen, dass sich alle Leute rege beteiligen. Ja. Dann sollen wir gleich zur Auslosung schreiten. In dem Fall darf ich dann alle Parteienvertreterinnen nach vorne bitten. Genau. Ich würde jetzt ans Mikrofon in die Runde vielleicht kurz hören, wer hier ist, welche Funktionen und vielleicht ein kurzes Hallo. Und zweitens dann gleich die Reihenfolge. Ich fange jetzt zu meiner Linken an. Hallo, mein Name ist Maria Chelucci. Ich bin für die Liste Peter Pilz hier bei euch. Danke für die Einladung auch in diesen wirklich sehr schönen und inspirierenden Raum. Ich war ja schon drüber im Fab Lab und bin ganz begeistert. Ich komme aus Wiesing, bin dort unabhängige Gemeinderätin. Beruflich bin ich Schuhmacherin und ja, alles Weitere dann in den Themen nach der Vorstellung. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Selma Yildirim. Ich bin Juristin in der Finanzverwaltung in Innsbruck, engagiere mich seit etwas mehr als 17 Jahren für die Tiroler SPÖ, insbesondere für die SPÖ Innsbruck. Das war meine Ausgangsposition. Ich bin Landesfrauenvorsitzende und statutarisch bedingt gebe ich zu, auch im stellvertretende Bundesparteivorsitzende und Frauenvorsitzende. Bin die Tiroler Spitzenkandidatin der SPÖ. Darf auch mich vorstellen, Christoph Appler, bin Gemeinderat der Volkspartei in Innsbruck, bin auch Kandidat zur Nationalratswahl. Im Brotberuf betreibe ich den ersten Bierbetrieb Tirols, liefer auch hier. Bin seit 15 Jahren auch schon bei der ÖVP mittlerweile und freue mich auf den spannenden Abend. Bin sehr überrascht, dass übrigens Sonntagabend sich so viele Zeit genommen haben. Freue mich auf die Diskussion. Schönen guten Abend, mein Name ist Heribert Insam. Ich bin eigentlich ganz kurz erst in der Politik. Ich bin seit dem Wahlkampf für den Van der Bellen dabei und habe mich entschlossen, auch für den Nationalrat zu kandidieren. Bin in Innsbruck an der ersten Stelle gereiht bei den Grünen und beruflich bin ich Professor auf der Uni. Ich bin Mikrobiologe, kenne mich daher mit Pilzen sehr gut aus und ich freue mich auf eine spannende Diskussion in diesem schon berühmten Fab Lab, beziehungsweise in dieser Location, von der ich schon viel gehört habe, aber wo ich noch nie gewesen bin und das ist ganz toll. Man hat da einen rechten Flügel, einen linken Flügel. Ich hoffe, das ist nicht politisch so sortiert und ich freue mich auf die Diskussion heute. Ja, ich darf mir das letzte kurz vorstellen. Mein Name ist Julia Seidel. Ich bin stellvertretende Landessprecherin bei den NEOS Tirol. Habe vor, glaube ich, 8 Jahren oder so die Jungen Liberalen gegründet, die mittlerweile die JUNOS sind, die Jugendorganisation der NEOS. Und ich bin Kandidatin im Bezirk Innsbruck an der Spitze, was mich natürlich wahnsinnig freut, dass bei uns es auch möglich ist, dass junge Frauen eine Chance bekommen. Vielen Dank. Gut, dann könnte man das mit den Losen vielleicht gleich ordnen. Es sind einmal Buchstaben und zweitens Zahlen, wobei der Buchstabe den Block gibt. Und die Zahl, die Reihenfolge ist das A-Block mit der ersten Präsentation. C-Block ist der dritte Block. Ja, das ist die Solo-Runde, die mit dem Überbacher, der leider fehlt. Und A2. Das heißt, in dem Fall darf ich dann Heribert Insam und die Frau Celucci gleich vorne behalten und um ihre Präsentation bitten. Genau, also Patrick wird über die Zeit wachen und sehr akribisch die Karten in die Höhe halten, wenn die Zeit vorbei ist. Ja, dann starte ich mal los. Ich habe bereits erklärt, wer ich bin, ich vertrete die Liste Pilz. Im Groben und Ganzen würde ich jetzt mal sagen, wir stehen für mehr Gerechtigkeit und eine fairere Verteilung. Es ist ja insgesamt jetzt auch nicht verborgen geblieben, dass die ganze politische Lage danach ruft, dass sich in der Politik was verändern muss. Ich glaube, das ist jetzt im Zuge des Nationalratswahlkampfes auch ganz klar geworden. Eine Sache ist, große Unternehmen werden immer mächtiger. Ein Teil unserer Vision ist auf alle Fälle, dass wir in eine andere ökonomische Richtung gehen. Ich sage da als Stichwort Gemeinwohlökonomie dazu. Weiters sehen wir es sehr problematisch, dass große Banken alles kontrollieren. Da auch ebenfalls gäbe es eine Gemeinwohlvariante von einer Bank. Ungleichheit, sowohl ökonomisch als auch politisch, ist eine Sache, die uns sehr beunruhigt. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht. Da einen Ausgleich reinzubringen, ist für uns sehr interessant. Ich würde gern, was den Parlamentarismus betrifft, eine Idee vorschlagen und das ist sozusagen auch die Vision von uns dazu, dass man mehr Bürgerbeteiligung bekommt. Dass wir haben ein Arbeitsprogramm, wo wir ein Beteiligungsmedium in Arbeit haben, wo man sich tatsächlich einfach alle aus der Bevölkerung beteiligen können und dann einfach die Themen, die tatsächlich das Volk betrifft oder die Bürgerinnen und Bürger betrifft, zum Tragen kommen. Gesellschaftlich sehe ich und wir als Vision auf alle Fälle eine offene Gesellschaft, also wo es eine Chancengleichheit gibt, wo man nicht mehr darüber diskutiert oder nicht mehr vorstellen muss, wir kriegen als Frauen auch Chancen, sondern wo 2050 einfach es ganz klar ist, dass es eine Chancengleichheit gibt und eine Gleichberechtigung gibt. In Sachen Bildung ist uns wichtig, dass es einen Zugang für alle zu Bildung gibt. Freier Hochschulzugang ist da eine auf alle Fälle wichtige Angelegenheit, die ich bis 2050 eigentlich als klar geregelt sehe. In weiterer Folge würde ich bei Bildung sagen, dass es sehr wichtig ist, hier in dem Raum, glaube ich, wird es auch gelebt, dass die Dinge, die man lernt, auch sozusagen mit praxisorientierten Ausbildungen verknüpft werden oder mit Lehreinheiten verknüpft werden, die praxisorientiert sind. Ich muss so kurz reden, glaube ich, weil 3 Minuten ermöglich, da nicht mehr. Was die Arbeit betrifft, ich habe so ein bisschen versucht, in Themen auch zu splitten und habe auch bei unserem Team nachgefragt, gerade was Arbeit betrifft, sehen wir eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden bis 2050 umgesetzt. Gut. Bin jetzt schon vorbei, oder? Die 3 Minuten sind schon vorbei. Ja, das aber ist wir gut. Haben ja noch Zeit zum Diskutieren im Anschluss. Okay. In dem Fall darf ich... Liebe Zuhörer, liebe Sonntagsabend-Politikversessenen, es freut mich total, dass ich bei euch heute ein bisschen reden darf. Ich habe ja doch audiovisuelle Medien mitgebracht, also Audio habe ich dabei und visuell habe ich auch dabei. Und jetzt brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen, was ich für die nächsten 25 oder 30 Jahre mir wünschen würde. Was wollen wir Grünen? Wir wollen eine bildungsbasierte Gesellschaft. Ja, wir wollen eine bildungsbasierte Gesellschaft mit einem freien Hochschulzugang. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und heute habe ich gerade ein Buch zugeschickt gekriegt bei einem Source-Funding-Projekt, habe ich mich beteiligt. Das Wunder von Mals, wie ein Dorf der Agrarindustrie die Stirn bietet. Ja, das ist ein Beispiel von einer Bürgerbewegung, die sagt Nein zu Glyphosat, Nein zu Agrokonzernen und so weiter. Dann die Frau Kollegin von der Liste Pilz hat schon gesagt, der Gemeinwohlgedanke, ja, das ist uns auch sehr wichtig. Die Gemeinwohlwirtschaft ist uns viel wichtiger als eine Wirtschaft, wo die Leute wie die Haie aufeinander zugehen. Und wir haben ja schließlich einen Produktionszuwachs gehabt, die letzten 70 Jahre. Ja. Die nächsten 30 Jahre werden wir auch einen Produktionszuwachs haben. Und komischerweise haben wir immer noch 40-Stunden-Wochen. Und das ist eine Forderung der Grünen, dass wir mal auf die 35-Stunden-Woche zurückgehen. Wir brauchen mehr Muße, wir brauchen alle mehr Muße, um auch Bücher lesen zu können und um uns weiterzubilden. Dann brauchen wir in 25 Jahren alternative Wohnformen. Ja, die Familienstrukturen ändern sich, wir brauchen andere Formen. Das Einfamilienhäusl am Land, das wird es nicht mehr spielen, da haben wir den Platz nicht dafür und wir müssen die Städte verdichten. Wir brauchen dort gemeinschaftliche Wohnungen, Mehrgenerationenhäuser und so weiter. Die Mobilität muss sich ändern. Wir Grünen wollen nicht, dass wir in 30 Jahren alle mit einem Auto umeinander fahren, das dann selber auch noch fährt. Da brauchen wir nicht mehr drin sitzen und gar nichts mehr tun. Wir fahren dann alle mit dem Radl, waren wir viel lieber. Dafür brauchen wir aber andere Baustrukturen, wir brauchen andere Wege, kürzere Wege zur Arbeit und wir brauchen Urban Gardening. Also das ist sicher eine Tendenz, die sich verstärken wird in den nächsten 25 Jahren. Die Leute die ziehen immer mehr vom Land in die Stadt und Urban Gardening ist für uns ganz was Wichtiges. Heiraten darf bei uns auch übrigens jeder. Es muss ja nicht der Nachbar den Nachbarn heiraten, aber er darf. Was noch wichtig ist, Gentechnik, da wird irrsinnig viel auf uns zukommen. Ja, die neuen Methoden mit der Genschere, hier ganz neue Kreationen zu liefern, seien es Pflanzen, seien es Tiere oder sei es auch der Mensch, da müssen wir ganz, ganz stark auf der Hut sein, dass uns hier nicht vielleicht neoliberale Methoden überholen. Global denken, lokal handeln, das war uns wichtig. Und die ökologische Tragfähigkeit der Erde dürfen wir nicht überspannen. Und da sollten wir dann alle zusammenhelfen dabei. Danke. Jetzt könnte man ja fast sagen, der Zufall war da ein bisschen ein Schelm, dass er uns diese zwei Parteien zugeführt hat. Und muss auch also in den Präsentationen, in einem Fall ein bisschen auditiver unterstützt, aber die Punkte waren freier Hochschulzugang, Bildungsgesellschaft, Gemeinwohlökonomie, Arbeitszeitverkürzung. Darf ich schon mal nachfragen, wo sind denn dann die Unterschiede, abgesehen vom Spitzenkandidat? Also ehrlich gesagt, gegen die Liste Pilz diskutiere ich gar nicht gern. Ja. Da habe ich kein Bedürfnis dazu. Ich finde das ein total lässiges Format, das ihr da macht. Ja. Immer einer gegen den anderen. Aber gegen die Liste Pilz habe ich zu wenig, dass ich wirklich diskutieren könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist erfrischend ehrlich. Ja. wir haben das eh im Vorfeld auch schon besprochen, womöglich wird es uns zwei erwischen. Und da gibt es jetzt mal erstens schon mal sowieso, ich würde das auch jetzt den anderen gegenüber als total wichtig sehen, dass man respektvoll miteinander spricht und miteinander so umgeht, dass man unter Umständen auch, obwohl man mit unterschiedlichen Ideen startet, Brücken bauen kann. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Aspekt auch von der Überlegung Liste Pilz. Und an dem Punkt kann man vielleicht das auch erwähnen. Ich glaube, dass es nicht schlecht ist, das auch hier anbringen zu können. Sie haben vorher erwähnt, dass Sie in längerer Sicht gerne eine Gemeinwohlökonomie hätten. Was verstehen Sie da genau drunter? Also wie soll das ausschauen? Ich würde auf alle Fälle, um da Details dazu zu erfahren, wirklich gerne auch diese Buchempfehlung abgeben. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, von Christian Felber das Buch zu lesen, Gemeinwohlökonomie. Es geht darum, sozusagen das Wort trägt es eigentlich in sich, dass jeder was davon haben sollte und dass man eine bessere Verteilung hat und dass es nicht nur darum geht, was zu erwirtschaften und nur wenige haben was davon. Das hat man jetzt eben im Zuge des Wahlkampfs oft auch mit Statistiken gesehen. Es gibt einfach einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, der tatsächlich profitiert und sehr viele, denen es immer noch schlechter geht. Und Gemeinwohlwirtschaft ist auf alle Fälle ein Weg in Richtung, das auszugleichen. Und den würden wir gern verfolgen. Ich bin selber Gründungsmitglied der Bank für Gemeinwohlwirtschaft und der Christian Felber war da auch Gründungsmitglied, soweit ich weiß. Ganz ein tolles Projekt. Es ist ja wirklich nicht notwendig, dass, wie es in der Vergangenheit passiert ist, dass die Banken die Staatshilfe in Anspruch nehmen müssen und zuerst die großen Gewinne eingestrichen werden und dann mit Hilfe unserer Regierungsparteien die Banken noch mit Millionen gestopft werden. Nein, so soll es nicht sein. Und eine genossenschaftlich organisierte Bank, das vermeidet eben diese Probleme, dass hier Leute, die mit einer wirtschaftlichen Misere gar nichts zu tun haben, plötzlich zur Kasse gebeten werden. Ich darf jetzt danach fragen, weil ich habe das Buch gelesen. Ja. Und die Bank mal außen vor, die vielleicht nur nach eigenen Prinzipien funktioniert, ist so der Kern der Gemeinwohlökonomie. Der Kerngedanke ist ja, dass es eine andere Form der Bilanzierung gibt, wo sozusagen gewisse Kriterien im Vordergrund stehen und es nicht nur sozusagen der Gewinn, der erwirtschaftet wird, dafür ausschlaggebend ist, was an Steuern zu entlohnen sind, sondern Kriterien der Gerechtigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Ich kann mir entsinnen, wie ich das Buch gelesen habe, hat mich die Idee zwar irgendwo angesprochen, aber die Kriterien sind mir auch sehr willkürlich vorgekommen und die Frage drängt sich auf, wer hat dann eigentlich die Definitionsmacht, also wer ist in der Lage zu bestimmen, was nachhaltig ist, wer ist in der Lage zu bestimmen, was sozial gerecht ist, wie würden wir das dann im großen Maßstab lösen? Ja, also ich denke, dass es genau in dem Maßstab auch zu lösen ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man auch da Foren einrichtet, wo man einfach gemeinsam aus den Bürgern heraus Leute zu Lösungen kommen und nicht von oben herab irgendwer bestimmt, was sind die Kriterien. Also es ist ja meistens gar nicht so schwer zu erkennen, ja, wer gemeinwirtschaftlich arbeitet und wer sich nur große Yachten kaufen will. Das ist ja in vielen Fällen gegen den Wind zu riechen und da kann man sich schon auf ethische Grundsätze verlassen, die man bei manchen Leuten eben kennt. Und insofern sehe ich da keine große Schwierigkeit, hier da Definitionen auch umzusetzen. Und sicher, Gemeinwohl zu definieren, ist immer einfach. Und wer die Regeln schreibt, der sagt dann möglicherweise auch, was Gemeinwohl ist. Ja, das haben wir ja im Faschismus auch erlebt. Die haben ja damals auch alle gesagt, das ist Gemeinwohl. Also man muss schon verdammt aufpassen. Aber Bildungsgesellschaft. Ja, die Bildungsgesellschaft ist in dem Fall einfach ganz wichtig. Und wenn man 30 Bücher gelesen hat, ist besser, als wenn man nur eins gelesen hat, das Telefonbuch. Und wenn man 300 gelesen hat, ist noch besser. Auf jeden Fall, Bildung ist die Basis dafür. Ich glaube, ganz ein wichtiges Beispiel, weil du auch das Buch mitgebracht hast von Mals. Mals ist zum Beispiel eine der ersten Gemeinwohlgemeinden in Europa. Das ist diese Gemeinde gerade über den Reschenpass drüber in Südtirol. Und ich glaube, dass das auch was ist, was man sich ganz gut anschauen sollte, wo man das deutlich erkennt, was Gemeinwohl heißt. Die müssen einfach auch schon mal starten, indem dass sie eine andere Buchhaltung machen, nämlich die richtige, sozusagen eine Bilanzbuchhaltung. Und dadurch erkennt auch der einzelne Bürger, was ist wirklich die finanzielle Situation in einer Gemeinde. Sowas ist extrem wichtig und ist, glaube ich, ganz ein gutes Beispiel zu erklären, worum es da geht in der Gemeinwohlwirtschaft. Aber ist dieses Prinzip, sage ich jetzt mal, von Einzelunternehmen und Höfen übertragbar auf Konzerne mit Tausenden von Mitarbeitern transnational, wie das zum Beispiel Airbus eins wäre? Kann man das eins zu eins dort übersetzen? Super, super Frage. Natürlich kann man es eins zu eins übersetzen. Es gibt ein traumhaftes Beispiel, das ist Raiffeisen. Ja, Raiffeisen hat einmal als gemeinwohlorientierte Genossenschaft angefangen, ist inzwischen ein Weltkonzern mittlerweile, oder zumindest ein europäischer Konzern, beherrscht in Österreich sämtliche Medien und tut uns eben entsprechend mit Informationen, auch die Tiroler Tageszeitung natürlich gehört dazu, tut uns mit entsprechender Information versorgen, damit die Leute ja nicht zu viel hinterfragen, was aus dieser Gemeinwohl Raiffeisen-Genossenschaft geworden ist, nämlich ganz wilde kapitalistische Organisation, die nicht mehr denen nützt, nicht einmal denen, die glauben, dass sie einen nutzt, weil die Bauern, die glauben nämlich, dass sie einen Raiffeisen nutzt, das nutzt dann eh nichts. Zumindest nicht den Kleinen. Ein anderes Thema, was Sie auch angesprochen haben in Ihrer Präsentation, war das Thema Umwelt. Also Umweltschutz ist generell eine Urforderung der Grünen, wobei jetzt viele Forderungen, die die Grünen lange erhoben haben, von anderen Parteien schon übernommen wurden. Also bis hin zu den Freiheitlichen, die auch in ihrem Wahlprogramm ein Kapitel zu Umweltschutz drinnen haben, wo sie auch schreiben, eben sie fordern die Forcierung von erneuerbaren Energien und gegen die Privatisierung von Wasser und Ähnliches. Wie würden sich die Grünen das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, Energie und Umwelt eben in 30 Jahren vorstellen? Und vor allem, was unterscheidet die Grünen oder die Liste Pilz dann auch dabei von anderen Parteien noch? Also die Grünen unterscheidet sicher, dass wir dezentrale Energieversorgung wollen. Ja, wir wollen, dass jeder auf sein Hausdach Photovoltaikanlage hat, dass jeder, wenn er schon unbedingt mit dem Auto fahren muss, mit einem Elektroauto fährt. Wir sind dafür, dass die kleinen Landwirte ihre Energie mit eigenen Biogasanlagen erzeugen. Und wir sind natürlich dagegen, dass irgendwo wieder mit großen staatlichen Subventionen Atomstrom erzeugt wird. Da sind wir uns ja interessanterweise mal mit allen Parteien einig. Wir sind aber auch dagegen, dass riesige Solaranlagen irgendwo in Nordafrika gebaut werden, wo wieder einige wenige Konzerne das Sagen haben und wo man wieder in einem Krisengebiet oder in einem sozial labilen Gebiet Dinge aufbaut, Infrastrukturen aufbaut, die dann eben wieder gefährdet sind. Dezentral und jeder soll für seine Energie sozusagen selber aufkommen. Das gefällt natürlich vielen nicht, weil da kann man kein Geschäft mehr damit machen. Ja. Und darum müssen wir drum kämpfen, dass die Grünen mehr Stimmen kriegen, dass die Grünen dann bei der Energiepolitik ein bisschen mitbestimmen. Ja, auch da unterscheiden wir uns im Großen und Ganzen, glaube ich, nicht gravierend. Da hätte es jetzt zu anderen größere Unterschiede gegeben. Green Economy ist sicherlich da das Schlüsselwort auch für uns beide, wo sozusagen die Reise hingehen kann, weil das einfach auch sehr viele Arbeitsplätze bringen würde. Und ansonsten in der Kürze, die wir hier haben, auf alle Fälle in Richtung Klimaschutz, jedenfalls Landwirtschaft tier- und umweltfreundlich. Ich möchte da noch mal ein bisschen in die Glaskugel, weil wir ja eigentlich visionär unterwegs sein sollten. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass wir plastikfrei sind. Wir haben 2050 da sozusagen als Ziel. Das würde ich ideal finden. Ich stelle mir auch vor, dass wir frei von fossilen Energieträgern sind. Und ich glaube, wenn wir stark ins Parlament kommen, dann haben wir auch wirklich eine Chance, diese Sachen, die so extrem dringend sind, dass man sie nicht mehr verschieben kann. Da liegen ja zum Teil auch Konzepte in Schubladen, was ich so weiß, die man längst umsetzen könnte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich tun. Also wenn es von deiner Seite da keine Nachfrage dazu gibt, dann würde ich in dem Fall die Blicke Richtung Publikum wenden, weil wir haben natürlich in jedem Segment vorgesehen, dass Fragen von euch diskutiert werden. Gibt es jemanden, der gleich die Hand heben möchte und hier vielleicht eine Frage anbringen möchte? Da hinten sehe ich mal. Wir bitte mit Mikrofon, weil es wird aufgezeichnet für Freirat. Hallo, ja, also mich würde es interessieren, eigentlich auch an Sie beide, weil wir gerade von dezentralen Energielösungen sprechen. Also ich bin auch der Meinung, dass die, also sowohl Energieverbrauch von vor allem fossilen Brennstoffen als auch alternative Energiequellen halt das zentrale Thema ist, das uns alle die nächsten 100 Jahre beschäftigen wird und ganz viele soziale Implikationen mit dranhängen. Also das ist einfach das Thema. Und gibt es da, also weil wenn man von dezentralen Lösungen spricht, das ist natürlich super sympathisch, klingt super gut. Man könnte aber auch argumentieren, dass es dann, wenn man die Infrastruktur so multipliziert und immer wieder eine Solaranlage mit allen Komponenten an jedem Dach hat, funktioniert es. Also machen Sie Rechnungen, rechnen Sie das aus, inwieweit sich das wirklich spielt oder brauchen wir vielleicht auch zentrale Energielösungen, die dann irgendwie anders organisiert sein müssen als jetzt, also nicht von Konzernen bestimmt. Also bei der Energie ist immer so, dass der Transport immer einen Teil der Energie überhaupt auffrisst. Ja, wenn die Energieproduktion weit weg ist, dann sind schon einmal 5 oder 10 oder 15% der erzeugten Energie schon weg. Und es gibt natürlich Berechnungen, die jetzt nicht wir gemacht haben, die Grünen, sondern da gibt's Studien dazu, also Ende nie, dass das sich auf jeden Fall rechnet. Zum Energetischen dazu kommt die Unabhängigkeit, ja, die Freiheit jedes Einzelnen, sich von einem großen Konzern unabhängig zu machen. Dann kommt auch die Sicherheit dazu. Zentrale Systeme sind immer viel empfänglicher für Überschwemmungen oder Erdbeben oder was auch immer. Also es könnte großflächig viel leichter ein Problem in der Energieversorgung von mir aus ganz Europas passieren, wenn das großflächig ist. Und dann kommt dazu, wir haben natürlich verschiedene Arten von erneuerbarer Energie. Die Windenergie, die haben wir nur, wenn der Wind weht. Das Biogas haben wir nur dann, wenn ich Kuhscheiße zur Verfügung habe. Oder Solarenergie habe ich nur dann, wenn die Sonne scheint. Das heißt, ich brauche einen guten Mix all dieser Energieformen, sodass ich auch zu einer schönen Verteilung des Angebotes angepasst an den Verbrauch komme und rechnen tut es auf jeden Fall. Ja, es beantwortet wahrscheinlich im Groben und Ganzen, denke ich, schon deine Frage. Ich wollte nur dazu sagen, das ist ja eigentlich auch das Ziel bereits zum Beispiel von Tirol, dass wir 2050, weil wir das jetzt gerade als Datum haben, energieautonom sind. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es da dezentrale Lösungen gibt, sonst erreichen wir das nie. Weil da stecken schon zu viele Machenschaften dann auch dahinter, die das unmöglich machen. Außerdem finde ich ganz interessant für den Umgang mit Energie auch, dass man energieautonom, jetzt nehmen wir mal an, da wo man wohnt auch ist, wir jetzt zum Beispiel haben eine Luft-Wärme-Pumpe kombiniert mit einer kleinen Solaranlage, du gehst ganz anders um mit der Energie, wenn du selber sozusagen das organisierst und das ist ja mit allem so. Also du gehst wahrscheinlich anders um, auch mit den Karotten, die du selber im Garten anbaust und wirfst eher nichts weg von dem, als mit irgendwie am billig gekauften Lebensmittel. Und ich glaube, das spielt ganz eine tragende Rolle auch in dem Zusammenhang. Gut, aber um da ein bisschen nachzufragen, also die Argumentation ist irgendwie schlüssig, dass kleinkriegige Systeme weniger anfällig sind für Risiken oder schockanfällig im Allgemeinen. Aber man müsste jetzt wohl auch der Vollständigkeit halber sagen, sie sind wesentlich schwerer wandlungsfähig. Also wenn wir zum Beispiel die Mobilität ansehen, dann sehen wir zum Beispiel das Bahnsystem von Kohle auf Elektrizität umzustellen, war ein Vielfaches einfacher, als das im Automobilbereich der Fall ist, wo jeder sein eigenes Auto hat. Also kann man da entgegenhalten, dass das schon auch mit gewissen zusätzlichen Herausforderungen. Also das würde ich jetzt nicht so sehen. Wenn ich das System des Antriebs beim Auto wirklich ändern will, dann habe ich nach dem Ablauf der Betriebszeit eines Autos, sagen wir nach 15 Jahren, kann ich das wieder ersetzen durch ein neues. Also das geht mindestens gleich schnell wie bei der Bahn von Kohle auf Strom umzusteigen. Das hat 150 Jahre gedauert oder 100. Ich sehe die kleinen Systeme sogar eher flexibler als große. Ja, was ich jetzt eigentlich stark vermisst habe bei beiden Kandidaten, ist die Frage der Suffizienz. Wir haben gerade das Wort Green Economy geholt, aber ich finde, die Green Economy ist eigentlich, führt auch in eine andere Form des Green Capitalism. Und wir sehen an Statistiken genauso, dass wir in der Vergangenheit eigentlich immer nur dann unsere Umwelt schonen konnten, wenn wir eine wirtschaftliche Stagnation hatten. Also wenn wir jetzt sprechen von einzelnen Solaranlagen auf Dächern, dann beruht das immer noch auf dem Gedanken des Wirtschaftswachstums. Und wie wollen Sie sicherstellen, dass dennoch wir die Umwelt schützen eigentlich? Und, und vor allen Dingen die Materialien für diese Solaranlagen holen wir dann trotzdem wieder aus anderen Ländern, die ausgeraubt werden. Und ja, das habe ich bislang sehr vermisst. Ja, ganz klar, der Energieverbrauch muss zuerst einmal zurückgehen, das ist das Allerwichtigste. Ja. Und dann können wir über die Erzeugung der Energie reden, das zum einen. Und das andere, das ist ja eher eine Sache, die das Klima betrifft und jetzt nicht nur Energieversorgung. Und da finde ich ganz toll zum Beispiel, dass es bei jungen Leuten immer mehr Vegetarier gibt. Ja. Also das ist fantastisch, ich selber bin ein Fleischfresser, aber es gibt immer mehr Vegetarier unter den Jungen. Und das wäre zum Beispiel ein Konzept, das ich total unterstützen würde bis ins Jahr 2050. Ich werde es eh nicht mehr erleben, aber ihr und oder die meisten von euch. Und ja, Vegetarier zu werden, das trägt am allermeisten dazu bei, das Klima zu schonen und die Umwelt zu bewahren. Jetzt darf ich gleich eine Umfrage machen. Wer von euch ist ein Vegetarier? Ja, eine ganze Menge, also sicher. Veganer? Ja, also so 10-15% da drüben sind eine ganze Menge, da sind nicht so viel. Ja, das ist ganz toll, das ist in meiner Generation nicht so der Fall gewesen. Wir sind das einfach gewohnt, Fleisch zu essen, und aber es geht auch ohne. Ihr tut schon großen, also ihr macht da schon viel Anteil an einer verbesserten Zukunft. Um auf deine Frage auch nochmal einzugehen, ich sehe das Problem auch, dass du sagst, es wird dann schnell ins gleiche System halt mit Green Economy und mit dem Label, und ich sehe die Probleme, die du aufzeigst. Trotz alledem, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir das jetzt aufs Tapet bringen und dass wir uns schrittweise annähern und Lösungen ansetzen. Weil ich glaube nicht, dass wir vorschlagen können als Lösung komplette Stagnation oder wir machen gar nichts mehr, weil dann sparen wir uns das überhaupt mit Energieaufwand und so weiter. Ich glaube, wir müssen in die Richtung schrittweise was unternehmen. Was ich parallel dazu glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass wir auch schauen, dass von dem Geld, das in Österreich da ist, viel Geld in die Wissenschaft geht. Und wer sich das anschauen will, genau auf der Liste Pilz.at, wäre mir sehr wichtig, weil wir ja sehr viele Kandidaten sind. Wir haben auf alle Fälle das als eines unserer großen Ziele, dass mehr Geld in Wissenschaft investiert wird, weil dort liegen die Lösungen. Und parallel dazu natürlich auch in Bildung, weil auch Leute, ihr seid hier nochmal deutlich jünger als wir, die jetzt da draußen sitzen, es ist einfach total wichtig, dass neue kreative Lösungen gefördert werden. Und das wollte ich da noch dazu sagen. Ihr kennt ein Problem, aber wir müssen irgendwo anfangen. Ich hätte auch noch gerne ein Wort dazu gesagt, und zwar Green Economy, das heißt auch Leben, ja, und zwar Patente auf Leben, und da sind wir total dagegen. Ja. Es wird in den nächsten Jahren eine Explosion an Patentanmeldungen geben für neu kreierte Organismen, welcher Art auch immer, und die Patentierung, die sollte nicht möglich sein. Es ist jetzt schon so, dass 3/4 der Forschungsausgaben weltweit, die sind nicht im öffentlichen Sektor. Das ist Geheimforschung, die in irgendwelche Firmenlabors passiert. Und da wissen wir halt noch nicht, was auf uns zukommt. Und das ist auch ein wichtiger Teil der Green Economy in der Zukunft. Ja, wir haben jetzt auch durch das Los bedingt sehr viel Einigkeit gesehen in der ersten Runde. Trotzdem vielleicht kurz nochmal zurückzugehen von dem Visionären auf das Kurzfristige, nachdem ja am Sonntag die Wahl ansteht. Ich könnte mir vorstellen, dass es doch einige Wähler gibt, die schwanken, ob sie Grüne wählen sollen oder Liste Pilz. Deshalb an Sie beiden die Frage, warum sollte man Sie wählen und nicht die andere? Also ich bin, wie gesagt, ich bin Mikrobiologe, kenne mich mit Pilzen gut aus, und die Grünen, die haben ja immer als Logo irgendeinen Baum oder irgendwas Grünes jedenfalls. Da hängen eh so ein paar grüne Büsche herum. Und Bäume, sind immer auf Mykorrhiza-Pilze, das sind symbiontische Pilze, angewiesen, die ihnen helfen, mehr Nährstoffe zu bekommen. Und ich sehe das ganz einfach so, der Pilz und die Grünen, die dann sich gegenseitig befruchten und es kommt dann ein höherer Ertrag am Ende heraus. Ich hoffe, du hast das nicht. Und auch wenn ihr... wenn ihr jetzt da nochmal probiert hättet, mehr Zunder reinzubringen. Ich empfinde es jetzt noch, die Selma und ich haben uns vorhin von der SPÖ, haben uns gerade vorhin unterhalten, die letzten zwei Wochen waren sehr, sehr anstrengend, sehr viele, sehr schwierige auch Podiumsdiskussionen. Ich glaube, hier bewegen wir uns in einem Kreis, wo lauter Leute sind, die mündig genug sind, sich selber ein Bild zu machen. Es gibt genug Informationen über das, was wir sind und wer wir sind. Und ja, bitte entscheidet selber. Ich möchte jetzt da gar keine so eine billige Empfehlung oder sowas abgeben. Ja, welch ungewohnte politische Eintracht. Dann darf ich jetzt NEOS und ÖVP bitten. Dann ölen wir die Stimmen, bevor die 3 Minuten losgehen. Ja, nach diesen ersten zwei Impulsreden sozusagen, darf ich jetzt an der Reihe, also von den NEOS. Und wie die Fragestellung gekommen ist zu diesem Abend, habe ich immer gedacht, boah, hey, ja schau, eigentlich ist das immer ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt, was passiert denn da in 20 oder in 30 Jahren auf dieser Welt. Weil wir Politiker und Parteien sind immer sehr gut drin, sich zu überlegen, was sie in den nächsten 5 Jahren machen. Und dann habe ich immer gedacht, boah, ja, 30 Jahre, was war vor 30 Jahren? Dann habe ich gedacht, da bin ich 70. 2050 bin ich 70, so Gott will, bin ich 70. Und dann habe ich gedacht, seit mein Opa dann, wie er 70 war. Und dann bin ich draufgekommen und hat sich einen Computer gekauft. Weil er sich gedacht hat, das kann er dann besser für seine Arbeiten verwenden, weil er hat nach der Pension immer noch gearbeitet, weil es ihm sehr viel Spaß gemacht hat und Arbeit für ihn eine Form von Erfüllung war. Und dann haben wir gedacht, ja, 2050 haben wir eine Weltbevölkerung von 9,7 Milliarden, sind 2,2 Milliarden mehr als es jetzt sind. Und das stellt die ganze Welt vor Herausforderungen und nicht nur Österreich und nicht nur die Europäische Union, sondern die ganze Welt. Und ich glaube, dass die Zeiten von diesem Rechts und Links und Österreich und Deutschland, es wird alles vorbei sein. Ich glaube, dass Rechts-Links vorbei sein wird. Ich hoffe, dass Arbeitnehmer, Unternehmertum und Arbeiter, die Trennung vorbei ist. Und ich hoffe, dass wir in eine Situation kommen, wo es um Kooperation geht. Man sieht es bei Startups, man sieht es bei jungen Unternehmen, die leben das eigentlich schon. Die probieren in Kooperation bessere Lösungen zu finden. Und ich wünsche mir wahnsinnig, dass es in der Politik so ist und dass es dazu führt, dass bessere Lösungen rauskommen. Ob man da jetzt Bürgerbeteiligung sieht, was eine Form von Kooperation ist, oder ob man mit anderen Parteien Beschlüsse trifft, ist auch egal. Es geht darum, dass wir uns zusammentun und uns überlegen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Wir reden von Energie, wir reden von der Verteilung von Ressourcen, wir reden von Mobilität und das sind alles so Themen, wo es keine kurzfristigen Lösungen brauchen kann und irgendwann muss man halt anfangen, den ersten Schritt zu gehen, in die Richtung, dass es irgendwann funktioniert. Und es gibt Lösungen für viele Probleme, aber du musst einfach einmal anfangen, loszugehen. Und das fällt mir halt die letzte Zeit, oder? Wenn wir in Österreich 30 Jahre umsumsen, dass nichts weitergeht. Ja, es geht auch nichts weiter, weil sie sich nicht einigen können, weil sie nicht fähig sind, zu kooperieren. Und wir sagen, Bildung ist der einzige Schlüssel, den wir brauchen, damit es funktioniert. Mehr Investitionen in Bildung, Talente fördern von Kindern, mehr Geld in die ganz Kleinen investieren, damit sie hinten aus die bessere Chancen haben. Damit die Chancengleichheit in Österreich wirklich einmal passiert. Und das ist unser Hauptanliegen, das ist das Thema, wieso Matthias Strolz die NEOS gegründet hat, weil er gesagt hat, unser Bildungssystem ist momentan schrottreif, ganz ehrlich. Wir brauchen Leute, Innovation, Forschung und Bildung und dann können wir Lösungen finden. Punktlandung. Das war eine totale Punktlandung. Ich habe leicht Flügelheben vermisst. Das ist okay. Haben wir in der ersten Runde eigentlich nicht so viel zutiefst Parteipolitisches erwartet, aber war ja auch nicht. Auch ich habe mir meine Gedanken zu diesem Thema gemacht und glaube, auch aus meiner Profession heraus, dass wir vor allem eines brauchen und das wird die Aufgabe der nächsten 10 Jahre sein. Wir müssen als erstes wieder dafür Sorge tragen, dass wir den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft halten können. Und dazu ist alles notwendig, was heute genannt wurde. Die Energieversorgung für 10 Milliarden Menschen. Die Lebensmittelversorgung für 10 Milliarden Menschen. Urban Gardening ist ein Weg, stimmt, wird nicht der einzige sein. Wir müssen wieder sogar ein wenig zurück zu einer kreislaufbedingten Landwirtschaft, damit wir dieses ressourcentechnisch schaffen. Der Tiroler Energieweg wurde schon angesprochen, 2050 Energieautonomie, Sanierungsoffensive, aber vor allem auch die Energieversorgung in eigenen Händen, in der öffentlichen Hand, so wie wir es in Tirol mit den Tochterunternehmen haben. Das ist schon ein Beispiel, das exportwürdig wäre für viele, denn es sichert eine Grundsatzenergieversorgung. Und das ist jetzt die vielen Dezentralen, die angesprochen worden sind, und ich bin auch überzeugt, wir werden neue Speichermedien haben, das ist immer total super. Gell? Das ist wie wenn ich einen Feuerlöscher daheim habe. Das ist gut zum Hernehmen, aber wenn ich nicht gehört, bin ich froh, wenn ich jemanden anderen anrufen kann. So ist es mit der Dezentralen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon so viel Solarenergie und Solaranlagen daheim hat. Ich habe auch eine, große. Gell? Aber wenn die ausfällt, bin ich froh, dass ich meinen Kühlschrank irgendwo anders anstecken kann. Und dass das die öffentliche Hand ist, die diese Versorgung übernimmt und damit auch den Frieden gewährleistet. Ich hoffe auf eine europäische Gemeinschaft, die sich gefunden hat. Und auch das ist die Aufgabe dieser Zeit, wenn man an die katastrophale Situation in Spanien momentan denkt. Wenn man an dieses Hickhack der gemeinsamen Außenpolitik denkt, so hoffe ich schon, dass wir zu diesem Zeitpunkt eine Gemeinschaft haben, in denen Verantwortung und Kompetenzen der verschiedenen Ebenen, Europäische Union, Staaten, Länder, geklärt und gefunden ist, um einen gemeinsamen Weg zu sehen, wer mit wem gehen möchte. Und was wir brauchen, ist eine Gesellschaft der Verantwortung. Der Verantwortung gegenüber dem Nachbarn, der Verantwortung gegenüber der eigenen Hand, auch der Verantwortung gegenüber der Demokratie. Und daran müssen wir arbeiten. Bildung ist ein essentieller Weg dazu, aber auch die Voraussetzungen dafür, Spracherwerb, die Gesamtentwicklung, unsere Bildungsschiene, da müssen wir stärker dranbleiben, das ist richtig, aber eine klare Linie auch vorgeben, was muss man können und was muss man lernen. Und ich hoffe auf eines, weil halt viel die Wirtschaft angesprochen ist. Nein, ich bin kein Fan dieser Gemeinwohl-Sache, das ist unbegründet, aber ich hoffe schon, dass wir einen anderen Begriff von Leistung bekommen werden, nämlich keine negativ behafteten mehr. Ja, vielen Dank für die nächsten beiden Präsentationen. Wir haben jetzt sehr viel gehört, sehr viele unterschiedliche Themen gehört. Was Sie beide angesprochen haben, war das Bildungssystem, die Wichtigkeit von Bildung. Deswegen würde ich Sie fragen, wie genau soll denn unser Bildungssystem in 30 Jahren ausschauen? Also was soll sich unterscheiden zu dem, wie es heute ist? Fangen die Neos an, die Bildungskämpfer dieser Nation. wie soll das Bildungssystem ausschauen? Unsere Vision ist ja wirklich, dass wir das schaffen, dass Schulen Autonomie kriegen. Wir sind kein Fan davon, Diskussionen zu führen, braucht man Gesamtschule, braucht man keine Gesamtschule. Es spielt eigentlich keine Rolle, weil es geht nämlich darum, dass wir in der Schule es schaffen, das sind unterschiedlichste Kinder, und dass wir es schaffen, diesen Kindern das, was sie gern tun und das, was sie können, ihre Talente zu fördern. Und dafür braucht man individuellen Unterricht. Und das können meiner oder unserer Meinung nach Schulen, Lehrer und gut gebildete Lehrpersonen und Direktorinnen und Direktoren wirklich gut entscheiden, wenn wir sie auch gut ausbilden. Was brauchen meine Kinder, was braucht die Schule und welche Form des Unterrichts wählen wir? Wir sagen, es geht um das Ziel, es geht darum, dass man eine mittlere Reife erreicht, wie die Schule entscheidet, dorthin zu kommen. Und wie die Schule entscheidet, welche Form sie gerne möchte, ob sie klassenübergreifenden Unterricht will oder ob sie es lieber in Kleingruppen regelt, das soll die Schule selber entscheiden. Und die Lehrer, die Eltern können dann auch selber entscheiden, in welche Schule möchten sie ihr Kind geben, weil die kennen ihre Kinder am besten. Die wissen ja, wo sie glauben, dass ihr Kind hin soll am besten. Und da finden wir, braucht es eine Gleichberechtigung, dass alle Schulen gleich viel wert sind, und dafür möchten wir einfach den Kindern sowas wie einen Bildungscheck mitgeben, und das bedeutet, dass die Schulen quasi pro Kind auch finanziert werden. Das heißt, es gibt eine Grundfinanzierung und je mehr Kinder da sind, desto größer wird die Finanzierung, desto besser kann die Schule arbeiten. Das führt natürlich auch zu einem Anreizsystem, dass man probiert, seine Schule so gut wie möglich in der Bildungsfrage und zu guten Ergebnissen zu führen. Wir sagen, auch soziale Durchmischung in Schulen muss gefördert werden. Das heißt, wenn eine Schule entscheidet und sagt, wir wollen diese soziale Durchmischung wirklich fördern und wir wollen, dass das Zusammenleben gut funktioniert, kriegt sie mehr, damit sie das auch bewerkstelligen kann, damit es Lehrer gibt und Lehrerinnen, die Sprachförderung unterrichten und so weiter und so fort. Also es gibt, das Thema ist endlos. Fängt eigentlich bei der Kleinkindbildung an. Ich meine, es kann es ja nicht sein, dass der österreichische Staat sagt, wir geben für 15-Jährige lieber 5-mal mehr aus wie für Kleinkinder. Es gibt Staaten auf der Welt, die geben für Kleinkinder 5-mal so viel aus für die Bildung. 5-mal so viel. Weil sie sagen, danach ist es eigentlich schon vorbei. Und ganz ehrlich, wenn Kinder bei uns in die Volksschule kommen und nicht Deutsch können und dann weiter geschleppt werden quasi, wie soll denn das gehen? Die haben ja schon verloren, bevor sie in die Schule kommen. Und ich kann nicht verstehen, wie es in Österreich möglich ist, dass 25% der Pflichtschulabgänger nicht sinnerfassend lesen können. Das ist ein Armutszeugnis für unser Bildungssystem. Den Bildungscheck finde ich als ganz eine nette Idee und dass er jeder sich das aussuchen können soll. Das funktioniert im Ballungszentrum mit Sicherheit, aber fast 60% der österreichischen Fläche lässt damit sterben. Gell? Also 60% der Schulen, ob in Niederösterreich in der Pampa, das kannst du nicht mehr heben damit. Aber ich nicht. Ich, jetzt, halt! Darfst du danach. Ich glaube, wir müssen in der Frage der Bildung gibt es Aufgaben, die wir jetzt zu lösen haben und Aufgaben, die uns in der Zukunft kommen. Es ist noch viel schlimmer, als dass Kinder in der Volksschule kein Deutsch kennen. Mein Sohn ist heuer in die Hauptschule gekommen, also in die neue Mittelschule. Und ich war erschreckt, weil ich bin erschreckt, es waren in seiner Klasse sind 8 Kinder, die kein Wort Deutsch können. Das sind aber keine Asylanten, das sind keine die sind hier in Innsbruck geboren. Da haben wir mehr als nur aufzuholen, weil wie soll da der Unterricht funktionieren? Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir alle Kinder mitnehmen können. Wir müssen dorthin kommen, dass wir die Kinder nicht nur in der Volksschule nicht nur mitziehen, sondern wieder dorthin bringen, dass sie auch aktiv am Unterricht teilnehmen können. Wir dürfen den nicht durchschleppen, das muss ein klares Entwicklung sein. Wir brauchen eine klare Linie in dieser Frage. Da ist der Spracherwerb ganz entscheidend. Wir müssen da sicherlich noch einiges in den nächsten Jahren hier mit investieren. Denn nur wenn alle auch dem Unterricht folgen können, können sie überhaupt was lernen. Ja. Ich glaube aber auch, wir müssen die Bildung wieder dorthin führen, dass junge Menschen auch wissen, was sie werden können und was es gibt. Wir haben ganz viele das klassische Beispiel, ich habe mein Gymnasium abgeschlossen, ich kann 3 Buchbeschreibungen machen, aber wie ich meine Steuer mache, weiß ich nicht. Ja? Also wir müssen das schon auch wieder in Richtung des Praxisbezuges bringen. In der Bildung, glaube ich, genauso wie in der Gesellschaft, ganz eine klare neue Linie der Wertigkeiten finden. Also auch was Facharbeiter betrifft, was Lehre betrifft, was Meister betrifft, auch das gehört zur Bildung. Auch dieses Segment, auch dass man dort klar sagt, ja liebe Freunde, nicht nur der Master ist was wert, auch der Meister. Da haben wir ganz massive Probleme, gerade in den urbanen Bereichen. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Wir haben in den Städten Österreichs einen Akademikerwahn. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber wir haben einen Akademikerwahn gehabt in den letzten 20 Jahren, der sich mittlerweile, das nennen wir Viren her, weil ich es da gerade weiß, so ausartet, dass momentan 4 Wochen auf einen Installateur wartest, weil es halt keinen gibt. Ja, das sind halt, die in Wien sagt die Innung, wir haben ca. 30% zu wenig Installateure. Das ist ganz banal. Ja, führt aber zu Problemen. Die können ein Krankenhaus nicht fertig bauen, du bringst den Wohnbau nicht weiter. Also ich glaube, wir müssen da schon in diesen Wertigkeiten auch arbeiten. Wir werden sicherlich ein neues oder eine Änderung des Systems brauchen, der Pflichtdenk dabei, aber es muss schon auch so sein, dass es ein klares Level gibt, eine klare Vorgabe, das ist zu erreichen, das muss man können, das sind die Grundkompetenzen. Da kann man nicht dann sich jeder nur alles aussuchen, was gerade fein ist, sondern es gibt einen gewissen Grunderwerb, habe ich da auch nicht vorgeworfen. Es gibt einen gewissen Grunderwerb, den muss man haben. Ich glaube, da braucht es einen klaren Lehrplan. Wir werden auch den Lehrplan, da bin ich schon auch dabei, den werden wir anpassen müssen an das Jahrhundert, in dem wir jetzt sind. Ja, da hat man zwar schrittweise immer wieder viel getan, aber ich glaube, da ist noch eines mehr notwendig. Und ich hoffe, dass wir auch in den Schulen wieder den Begriff, und da komme ich jetzt wieder auf den Leistungsbegriff zurück, positiver besetzen können. Leistung ist immer so negativ behaftet. Das Mittelmaß ist das Glorreiche unserer Zeit. Ich glaube schon, dass man auch Leistung im gesamten Leben wieder positiv behaften muss und auch Arbeit sowie Schule positiv behaften muss und vor allem auch den Beruf der Lehrer, ich kenne Gott sei Dank viele Lehrer, die aber einfach sagen, du, so geht es nicht, wir brauchen jetzt wieder mal eine Basis, ich kann nicht eine Klasse, wo mich die halben Schüler nicht verstehen, da komme ich nicht weiter. Also müssen wir Dinge jetzt setzen, um diese, dass wir keine Lost Generation kriegen, dass wir die mitnehmen und uns dann gemeinsam die Frage stellen, welche Skills braucht man auch in der Zukunft? Vielleicht darf ich da ganz kurz nachfragen, weil jetzt von beiden Seiten irgendwie so kommen, dass Bildung ist wichtig und man muss da investieren. Jetzt werben Ihre beide Parteien damit, dass man die Staatsquote massiv zurückfahren müsste und den Finanzhaushalt verkleinert. Wie wird es dann finanziert? Ich glaube, die gesamte Haushaltsordnung hat sich ja jetzt in den Bereichen, oder jeder hat sich da überschlagen, ja, das stimmt. Nein, ich glaube, dass man die Quote braucht. Ich glaube aber, dass wir im Gesamtbudget die Summe eigentlich gar nicht groß verringert wird, weil man, wenn man die Abgabenquoten senkt, nicht nur den Wirtschaftsmotor nochmal anlaufen lässt, sondern auch natürlich den Konsummotor anlaufen lässt. Das heißt, ich glaube, wir werden ausgabenseitig verringern. Ich glaube aber nicht, dass das genau das Bildungsbudget trifft. Ich glaube, man muss sich einfach die neuen Ressourcen ganz genau anschauen und wohin investieren. Bildung ist da ein Schwerpunkt, auch von uns. Das wird sich, so glaube ich, schon mit dem ausgehen, was man dann mit der Wirtschaft mehr reinholt. Jetzt wir haben ja da ein bisschen eingelesen im Vorfeld, auch schon längere Zeit. Jetzt empfehlen zum Beispiel die Europäische Kommission seit Jahren im europäischen Semester oder der Internationale Währungsfonds, also jetzt nicht gerade unbedingt progressive Institutionen, dass wenn man sozusagen die Wirtschaft steuerseitig stimulieren will, dass es vor allem darum geht, sozusagen unproduktives Kapital zu besteuern und den Faktor Arbeit zu entlasten. Das sind von beiden ihren Parteien eigentlich keine Positionen, die Vermögensseite mit stärker auf den Plan zu rufen. Ja, vielleicht vorher noch zur ersten Frage. Wie wollen wir das finanzieren? Mehr Geld in Bildung, oder? Ich glaube, es gibt ganz viele Vorschläge mittlerweile, die am Tisch liegen, wie man Österreich zukunftsfit machen kann, wie man das österreichische System, das an mehreren Ecken krankt, meiner Ansicht nach, wo viel zu viel Geld verbraten wird, wo man aber nicht einmal genau weiß, wo es hingeht, Geld findet plötzlich oder Geld einsparen kann, dass man viel besser in Bildung investiert. Da möchte ich nur zwei Sachen erwähnen. Erstens, der Spendierföderalismus in Österreich ist wahnsinnig hoch. In den Förderungen in den Ländern verschwinden Gelder, Doppelförderungen, die keiner weiß, an wen sie genau gehen und wohin. Stichwort Transparenzdatenbank. Das zweite ist, unser Krankenkassensystem besteht aus 21 Kassenträgern. Es erschließt sich mir nicht, wieso 9 Bundesländer insgesamt 21 verschiedene Krankenkassen haben. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe ja nicht, wieso der gleiche Einzahlungsbetrag zu unterschiedlichen Leistungen führt. Und wenn man schrittweise dieses System angleicht und sagt, okay, man macht aus diesen 21 bedeutend weniger, vielleicht 7 oder vielleicht 9, dann spart man sich allein schon in der Organisation und in dem, was man in dieser Organisation nur für die Organisation bezahlt, wahnsinnig viel Geld, das man für Bildung frei hat. Und zu deiner zweiten Frage, Kapital besteuern. Ja, das stimmt, die Neos sind kein Fan, das Kapital höher zu besteuern, als es derzeit besteuert wird. Da kann ich ja gar nichts weiter dazu sagen. Kapitalertragssteuer ist erhöht worden. Wir haben mittlerweile Grunderwerbsteuern eingeführt und wir sind der Meinung, dass es nicht notwendig ist, höhere Steuern einzuführen, bevor wir nicht schaffen, dass wir die Abgabenquote senken. Wir haben immer gesagt, mit uns kann man über neue Steuern sprechen oder über Steuererhöhungen, wenn wir es schaffen, dass wir jetzt einmal das, was wir zur Verfügung haben, nämlich ausgabenseitig vom Staat reformieren. Und dann kann man mit uns drüber reden. Da sind wir uns ja. Ja, sehr einig, dass wir kein Einnahmenproblem, sondern mehr ein Ausgabenproblem haben. Die Kapitalbesteuerung, gebe Ihnen recht, da sind wir auch kein Fan davon, bin auch ich persönlich kein Fan davon. Ich hoffe vielmehr, dass wir es zusammenbringen, dass sich in Zukunft die Realwirtschaft weniger weit von der Finanzwirtschaft entfernt, weil das ist ein Kernproblem dieser ganzen Sache. Wenn Unternehmen einen Jahresumsatz von 200 Millionen haben und an der Börse mit 4 Milliarden gehandelt werden, dann stelle ich das ein bisschen die Frage. Aber okay, oder 10.000 Autos produzieren und mehr wert sein wie GM, aber okay. Ich glaube, die große Gefahr der Finanzbesteuerung als Nationalstaat ist immer jene, das ist Kapital, das ich schnell, oder das ist etwas, das ich von heute auf morgen abziehen kann. Wenn uns dieses Kapital aber fehlt, dann werden sich auch die Investitionen zurückhalten und dann werden sich auch jene Unternehmen zurückziehen, die sagen, ich kann das Ganze woanders da machen. Was wir mit Sicherheit tun müssen, ist auf europäischer Ebene gemeinsam diese Steuerschlupflöcher oder Schlupflöcher, diese Möglichkeiten der großen Konzerne zu nehmen. Wir brauchen eine europäische Lösung, damit die auch dort die Steuern bezahlen. Das hat man ja schon mehrfach gesagt. Finanzminister Schelling hat da ja gerade in der europäischen Finanzminister einen Vorschlag gemacht, dass man da hinkommt. Ich glaube allerdings nicht, dass eine Finanztransaktionssteuer oder eine Erbschaftssteuer, die bringen nämlich auch nur dann was, wenn es Massensteuern sein, dass uns die weiterbringen werden. Ich glaube, dass man da eher dazu führen wird, dass es Kapital abgezogen wird, sprich unseren Unternehmen die Möglichkeit fehlt, sich zu entwickeln, dort die Investitionen zurückgehen, die generelle Quote von 43% auf 40% zu senken, ist ja unser Ziel. Und ich glaube auch, dass wir das schon ausgabenseitig machen müssen. Ich bin jetzt schon eher ein Fan von Föderalismus, auch ganz pragmatisch. Ich bin, selber weiß das, in der Stadt zutiefst mit Bausachen vertraut. Der Deutsche sagt immer zu mir, wieso habt ihr bitte in dem kleinen Land 9 Bauordnungen? Ja, weil wir sie bitter brauchen. Das ist ganz banal. Wir brauchen ganz bitter diese 9 Bauordnungen, weil wir halt in Tirol ganz anders da bauen müssen als in Wien. Also, ja, glauben wir das. Entschuldigung, aber da muss ich echt mal, weil das ist einfach. Wieso kann man in Vorarlberg, mittlerweile ist es in Tirol eh anders, also jahrzehntelang hat man in Vorarlberg 5-stöckige Holzhäuser bauen dürfen und in Tirol 3-stöckige. Argument: Feuer. Ich so, brennt jetzt das Holz in Vorarlberg schneller oder brennt es anders oder was ist jetzt da los? Was ist da? Und ich glaube, also ganz ehrlich, diese Bauordnungen und alles, was da in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, verteuern unser Bauen extrem. Nein. Sie verteuern das Bauen und damit verteuern sie das Wohnen. Das ist die OIB, die das verteuert. Gell, die Normungsvorschrift, die macht das da ja nicht, die Bauordnung. Die Tiroler Bauordnung ist da eigentlich noch wesentlich angenehmer als die OIB, die uns diese ganzen Stoffe vorgeben. Die machen es richtig teuer, da gebe ich dir recht. Die OIB macht es richtig teuer. Aber wir müssen halt schon auch ganz anders bauen wie eine in Niederösterreich. Die haben das Windproblem nicht, die haben das Lawinenproblem nicht, die kümmern sich da um viele dieser Thematiken nicht. Also ich finde das Föderalismus-Thema ja sehr spannend und da könnte man sicher die restliche Zeit auch noch drüber reden. Wir sollten aber erstens noch Fragen einholen und zweitens, ich glaube, es ist Zeit, Fragen einzuholen, weil sonst wird es wohl eher knapp mit dem Zeitplan. Da drüben waren Fragen. Ja, irgendwie bis jetzt wurde viel über Österreich geredet. Was ist denn so ein bisschen was sind die Konzepte irgendwie außerhalb von Österreich? Europapolitik oder auch so, was sind so die Ideen bezüglich der Flüchtlingsproblematik? Das fände ich irgendwie jetzt noch ganz spannend, auch mal was dazu zu hören, weil davor wurde irgendwie nichts dazu wirklich gesagt. Einleitend wurde mal ganz kurz Europa erwähnt, bezüglich, dass es weniger Extreme gibt zwischen rechts und links. Im Moment ist es nicht so. Im Moment wird es immer krasser. Was wäre dann das Konzept für 2050? Ja, Europa. Also die Neos stehen ja, sind ja, ich traue mich zu behaupten, eine der letzten pro-europäischen Kräfte, die das wirklich nach außen tragen. Wir sind große Fans von Europa. Wir sagen aber auch, wer Europa liebt oder die Europäische Union, weil das sind ja, muss man mit der Begrifflichkeit vielleicht ein bisschen aufpassen, der muss sie auch kritisieren und der muss auch versuchen, sie besser zu machen. Und wir sagen, ein Europa der Regionen, also die Stärkung der Regionen, ist viel vernünftiger wie ein Europa der Nationalstaaten im klassischen Sinn. Wir sagen, ja, Sicherung der europäischen Außengrenzen mit einem europäischen Heer. Keine Mauern und keine Grenzaufziehungen innerhalb Europas. Ja, es ist so und es war aber in letzter Zeit immer wieder Thema, dass da jeder angefangen hat, seine eigenen Grenzen zu schützen. Das passiert deswegen, weil in der Europäischen Union Solidarität untereinander, unter den Ländern, nicht funktioniert. Das Einstimmigkeitsprinzip hat damit was zu tun. Das ist vielleicht ein Konstruktionsfehler von der Europäischen Union, aber vielleicht schafft man das auch irgendwann einmal, dass man das hinkriegt. Und ich finde das auch nicht richtig, wenn in einer Situation, wo es eigentlich das Zusammenstehen aller Staaten braucht, sich Staaten herausnehmen und sagen, ach na, mit den Flüchtlingen lassen wir euch jetzt mal allein, ihr könnt zurück eh alles machen. Das finde ich nicht in Ordnung, weil in der Europäischen Union sollte eigentlich das Solidaritätsprinzip gelten und man sollte sich gegenseitig unterstützen. Wir haben gesagt, wir wünschen uns zum Thema Flüchtlinge und sagen wir mal Wanderungsströme, die wird es auch in Zukunft geben, die hat es immer geben. Wir sagen, wir wünschen uns, dass vor Ort die Chancen für die Menschen steigen. Und da ist halt in den letzten Jahren meiner Ansicht nach, wenn investiert worden ist, vielleicht nicht so investiert worden, wie man hätte investieren sollen, unter anderem auch in Bildung. Und wir hätten gern an den europäischen Außengrenzen, wir hätten gern 1000 Partnerstädte in Afrika, wo wir mit den Städten gemeinsam die Städte und die Regionen entwickeln. Und da sind nicht nur wir große Fans davon, da ist Frankreich großer Fan davon, mittlerweile ist auch Deutschland ein Fan davon, das zu tun und vor Ort die Hilfe zu machen. Und Asylanträge müssen auch vor Ort gestellt werden können. Es kann nicht sein, dass die Menschen übers Mittelmeer kommen müssen, ob sie das überleben oder nicht, war Europa relativ lang ziemlich egal. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig bedenklich, wenn man Menschenrechte missachtet und die Genfer Flüchtlingskonvention missachtet, die alle unterschrieben haben. Und dann so tut, als wäre nichts passiert. Und das geht einfach nicht. Und das, finde ich, gehört europäisch gelöst und da müssen sich auch alle zusammensetzen. Und da gehört auch jeder Außenminister dazu, auch unserer. Punkt aus. Und wenn er nicht anwesend ist bei den Sitzungen und mitentscheidet und für Ja oder für Nein stimmt und dann behauptet, er hat damit nichts zu tun, dann ist es einfach nicht wahr. Okay. Ich habe jetzt auf die Tafel hinbeordert mit der Statistik. Ich habe zuerst gesagt, ich hoffe auf ein Europa, das sich gefunden hat. Und genau das wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein, dass sich die europäischen Staaten finden und die Aufgaben der EU klar definieren und die Verantwortungsbereiche klar definieren. Das bedeutet auch Kompetenz abgeben. Das ist, glaube ich, schon logisch. Solange die Außengrenzen der Europäischen Union nicht geschützt werden, werden sich die Länder selbst schützen. Das ist etwas, das ist ganz klar. Das war auch logisch. Man muss ja sagen, man hat Schengen gemacht. Alle waren begeistert von Schengen. War eine super Geschichte. Im Schengen-Vertrag ist aber reingestanden, man macht eine gemeinsame Außengrenzsicherung. Die Europäische Union kümmert sich um die Sicherheit der Außengrenzen. Das hat halt 10 Jahre lang nicht wirklich jemand beschäftigt. Muss man auch ganz offen sagen. Ja? Wir haben da aber ein internes Problem. Okay? Wenn wir jetzt sehen, wenn man Grenzkontrollen beim G7-Gipfel macht und man kann innerhalb von 6 Tagen 57 Haftbefehle exekutieren, dann müssen wir schon einen Weg der gesamten europäischen Zusammenarbeit finden. Ich hoffe auch, dass es uns gelingt, vor Ort stärker zu helfen. Es wird die Entwicklungshilfe ein Weg sein müssen. Wir werden auch Lösungen finden müssen, dass Asylanträge dort gestellt werden können und auch dort schon überprüft werden kann, ob sie überhaupt eine Chance haben oder nicht. Das wird die Aufgabe der nächsten Zukunft sein, aber es wird vor allem von allen die Aufgabe sein, Europa oder die Europäische Union, das ist richtig, das muss man ein bisschen aufpassen, die Europäische Union dorthin zu führen, dass sie sich auch um das kümmert, für das sie da ist. Nicht nur diesen Solidaritätseffekt, sondern vor allem um gemeinschaftliche Lösungen zu finden. Ob das mit einem Mehrheitssystem besser funktioniert, als mit dem Einstimmigkeitsprinzip, wage ich jetzt noch zu bezweifeln. mich freut, dass Europa der Regionen, da sind wir als Tiroler natürlich dabei, vor allem, weil einer der größten Initiatoren des Europas der Regionen ja der Herr Wieck van Staar war, das muss man ganz klar sagen, war auch der Präsident des Amts der Regionen. Ich glaube oder ich hoffe und ich bin der Überzeugung, dass sich die Europäische Union in den nächsten 10 Jahren so weiterentwickeln wird, dass diese Kompetenzen klar geregelt sind und dann auch jeder seinen Part dorthin erfüllt. Und zwar aus einem ganz pragmatischen Grund. Anders da wird es gar nicht gehen. Gut, dann vielen Dank an ÖVP und NEOS und wir dürfen als nächstes Selma Yilmaz begrüßen. Danke sehr. Ich habe ja einen blitzblauen Blazer grundsätzlich. Also wenn ich gewusst hätte, dass der Kollege von der FPÖ fehlt, hätte ich den mitgenommen und den Blazer gewechselt, um ein bisschen länger Redezeit zu bekommen oder kontroversiell zu diskutieren. Es ist 8. Oktober 2050. Ich bin 81 Jahre alt. Ich sitze genüsslich in meinem Sofa und blättere in meiner frisch gedruckten Biografie. Ich blättere zurück und sehe, wow, ich kann es kaum glauben, am 8. Oktober 2015 hat die SPÖ die absolute erreicht. Entgegen allen Prognosen. Wir haben es geschafft, Thal Silberstein war eine virtuelle Figur. Den hat es nicht gegeben. Zum Glück hat sich das 3 Tage vor der Wahl noch auflösen können. Wir haben unseren Plan A durch diese absolute Mehrheit umsetzen können. Und in unserem Plan A haben wir in erster Linie den Frauenkapitel umgesetzt. Ich meine, der Lärm da draußen, das ist halt seit einigen Jahren, demonstrieren Männer auf der Straße. Wir Frauen verdienen um 30% mehr als Männer. Das ist etwas problematisch, weil wir leben letztendlich bereits in der europäischen in den Vereinigten Staaten Europas und das ist schon ein bisschen ein Problem, weil wir immer wieder in Tirol gerügt werden. Überall ist die Einkommensgleichheit, Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern gewährleistet, aber in Tirol, speziell in Tirol, die Tirolerinnen sind so brutal stur. Also. Aber versprochen, wir haben Arbeitsgruppen mit vielen Experten auch drinnen, also gemeinsam mit Expertinnen auch ein paar Experten und wir haben uns einen Zeitplan gesetzt und werden auf jeden Fall schauen, dass wir in den nächsten 5 bis 7 Jahren diese Ungerechtigkeit, diese Einkommensschere verkleinern können. Ja, also diese internationalen Vergleiche, das ist jetzt nicht so ernst zu nehmen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben es geschafft, rundherum als Vereinigte Staaten Europas diese vielen Waffenstillstände in Friedensverträge umzufunktionieren. Wir haben den Frieden erreicht. Wir haben innerstaatlich auch erreicht, dass wir autonom sind, energieautonom sind und haben viel investiert in erneuerbare Energien auch. Daher ist Österreich sehr unabhängig. Es sind viele Staaten auch in Europa unabhängig. Die Großmächte gehen nicht mehr auf Länder los und es gibt keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Den Aktivistinnen und Aktivisten von Amnesty International ist ein bisschen fad. Es gibt kaum mehr Menschenrechtsverletzungen. Ja, danke. Vielen Dank für diese Vision. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Der Gegenpart ist ja nicht da, wie wir jetzt gehört haben. Deshalb werden wir jetzt ein bisschen versuchen, das einzunehmen. Sie haben die Vereinigten Staaten Europas angesprochen. Also im Jahr 2050 werden wir in den Vereinigten Staaten von Europa leben. Das ist ja oft so ein bisschen ein Schreckgespenst. Von wegen bedeutet das dann die Abschaffung Österreichs? Ist das nicht genau eine Richtung, in die es eigentlich nicht gehen sollte, wenn man die aktuellen politischen Ereignisse betrachtet? Keine Frage. Wir erleben derzeit eine äußerst EU-kritische Stimmung, eine zunehmend kritische Stimmung innerhalb der, also in der österreichischen Bevölkerung. Das ist mir klar, aber ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Europäische Union eine Wertegemeinschaft ist, gebaut auf den Werten der Solidarität, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir, denke ich, oder unsere Nachfolgegenerationen werden es schaffen, davon bin ich überzeugt, Europa auch zu einer Sozialunion, zu einer gerechteren Union und umzugestalten. Und da bin ich eher optimistisch, dass sich diese Stimmung dann auch wiederum zum Positiven wenden wird. Das ist auch wichtig, weil wenn wir uns die österreichischen Nationalgrenzen anschauen, die Zahl der Bevölkerung im Verhältnis zu den Weltmächten, glaube ich, ist es schon gut, dass man dieses Friedensprojekt, für mich ist es in erster Linie ein Friedensprojekt, die Europäische Union, dass dieser erfolgreiche Weg auch weiter begangen werden wird. Jetzt war vielleicht der eindrucksvollste Teil dieser Präsentation die Geschlechtergerechtigkeit, sage ich jetzt. Und jetzt die Brücke ins Hier und Jetzt. Jetzt ist Österreich mit bei den schlechtesten Staaten in Europa, was die den Gender Pay Gap angeht. Jetzt muss man der SPÖ natürlich dezent hinweisen, sie ist seit Jahren stimmstärkste Partei. Woran krankt es denn? Es krankt in erster Linie daran, dass wir einerseits in einer Koalition sind, die annähernd gleich stark ist. Das ist so. Und da prallen Welten aufeinander. Und wenn ich dran denke, ich meine, es ist eine symbolische Quote, ja, dass wir es geschafft haben, nach langen Jahren zumindest eine auf Bundesebene in Bundesunternehmen oder staatsnahen Unternehmen die Quote, die Geschlechterquote zumindest auf 30% anzuheben, ja, dass wir es festschreiben, wie schwierig es war, weil da die Einsicht fehlt und dass wir gesehen haben, als wir es so weit gebracht haben, unser Ziel anderen für sich bereits wenige Jahre sogar nach Inkrafttreten, zumindest in diesen Aufsichtsräten, dass der Anteil der Frauen über 30, also bei 38% bereits liegt. Daran sehen wir eben, es gibt Möglichkeiten, aber die Widerstände und der unterschiedliche Zugang ist ja im Moment einfach viel zu groß. Und das macht es natürlich sehr schwierig, auch in frauenpolitischen Fragen. Ja. Jetzt ist es eine sehr, wie soll ich sagen, friedvolle, einladende Vision. Jetzt kann man, wenn man sich so gesamteuropäische Wahlergebnisse anschaut, fragen, wenn das die sozialdemokratische Utopie ist, wieso scheint sie nicht zu überzeugen? Warum befindet sich diese Utopie dermaßen in der Defensive? Schwierigkeit, die ich darin sehe, ist, dass der Zuspruch für sozialdemokratische Bewegungen, wenn ich mir eine Anleihe aus Deutschland nehmen darf, eine sehr schwierige ist, weil derzeit jede Krisensituation und jede Verschlechterung der Lebensbedingungen, und da denke ich vor allem an Bevölkerungsgruppen, die sozial nach wie vor stark benachteiligt sind und empfänglich sind für Angstparolen, für den Populismus in der Gesellschaft. Und es wird suggeriert, dass es eben den starken Mann in erster Linie, bewusst sage ich Mann, braucht, um hier den erworbenen, das bisschen an Wohlstand und sozialer Sicherheit bewahren zu können. Also diese Politik der Angstmache greift mehr als die Politik der sachlichen Diskussionen und der Daten und Fakten. Und in meiner Vision hätte ich eine Minute Zeit gehabt, länger Zeit gehabt, hätte ich gesagt, wir leben 2050 bereits in einer politisch hochgebildeten, kritischen Gesellschaft, die hinterfragt und den Populismus enttarnt, weil es eben uns gelungen ist, nämlich die gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen umzusetzen, plus eben die Inklusion bedingungslos auch einzuführen. Und ich sehe die Schwierigkeiten schon auch darin, dass die politische Bildung ganz generell sehr schlecht ist. Und wir sind eine sehr angstgeprägte Gesellschaft, das stelle ich fest, auf verschiedensten Ebenen. Und das ist eben, wie gesagt, leichter, die Gefühle wie Ängste eben mehr zu bedienen als eben die der Hoffnung. Sie haben den Populismus angesprochen, die Gefahren des Populismus. Der Spitzenkandidat der Liste Pilz, Peter Pilz, hat ja gemeint, dass eine Verfehlung der Linken war, zu wenig auf Populismus gesetzt zu haben, also dass es einen linken Populismus bräuchte sozusagen. Hat die Linke da in der Kommunikation etwas falsch gemacht? Die politischen Debatten, wir sehen das, werden sehr viel aus den USA abgeschaut. Und in den USA werden Millionen für diese Kommunikationsstrategien des rechten Populismus, insbesondere des neoliberalen rechten Populismus, investiert. Und es ist leichter für die rechten und populistischen Parteien, sich da Anleihen zu nehmen, so Phrasen und Aussagen, die hochpsychologisch entwickelt worden sind. Und das hat es aber nie gegeben. Und es hat hierzulande auch keine Investition in die Kommunikationsstrategien auch gegeben. Und daher eben sind wir oft sehr holprig in unserer Argumentation im Sinne von, wir dringen mit unseren Botschaften nicht durch. Und man kann eigentlich nur versuchen, eben zu versachlichen, und da steigen sie gleich aus. Also habe ich den Eindruck in der Diskussion. Also wir schaffen es nicht, eben so viel hinein zu investieren in diese Kommunikationsstrategien, und es fehlt natürlich auch oft an Ressourcen, finanziellen Ressourcen. Wir können nicht auf das zurückgreifen, was zum Beispiel sehr viele über Jahrzehnte hin, vor allem in den USA, eben mehr oder weniger abkupfern und diese Anleihen nehmen. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie gut es der Matthias und mir gelungen ist, den Herr Überbacher dazu kompensieren. In dem Fall würden wir jetzt vielleicht Publikumsfragen einholen und so noch ein paar andere kritische Stimmen mit aufnehmen. Wo sind denn Fragen? Ja, ist gut. Sie haben da das in den Visionen von Ihnen, haben Sie das ganz gut gesagt. Darum hätte ich eine Frage an die Veranstalter, wie Sie zu dieser Auswahl gekommen sind und eigentlich nicht die zukunftsträchtigen Bewegungen eingeladen haben. Denn die Parteien sind meiner Meinung nach Auslaufmodell, und die wird es 2050 nicht mehr geben. Ich verstehe das ganze Denken nicht, was momentan so, das sieht man ja, was die Politiker, was die Parteien aufführen. Gut, also ich habe die Frage verstanden. Es ist ein berechtigter Punkt unserer Einladungspolitik. Ich möchte das nur in einem kurzen Kommentar abhandeln, um dann wieder aufs Thema zurückzukommen. Wir sind natürlich vor der Frage gestanden, wen laden wir ein? Und wir haben uns dann intern dazu entschieden, dass wir jene Parteien einladen, die zum Stichtag der Einladung laut Neuwahl Chancen gehabt haben, ins Parlament einzuziehen. Das ist die Idee dahinter, und das ist unsere Entscheidung, zu der wir auch stehen. Gibt es noch Fragen an die Frau Yildirim? Die Liste Roland Thüringer, meine Stimme gilt, hat ja im ersten Bürgerparlament das schon einfach gemacht, indem sie 50-50 gehabt haben. Und somit ist ja dann die Frauenquote schon geleistet. Also haben sie ja schon gesagt, dass indem man das so macht, fließt es ja dann auch in die Entscheidung mit ein. Wie stehen Sie zur offenen Demokratie? Zunächst, also die 50-50 Quote, Geschlechterquote, haben ja mittlerweile fast, naja, nicht alle Parteien, aber wir haben es zumindest. Ich bleibe mal bei der SPÖ. Die war schon 2013 vorhanden, der Reißverschluss, der viel zitierte. Nur wird dabei gerne übersehen, dass es davon abhängt, ob es Grundmandate in den Regionalwahlkreisen gibt im ersten Ermittlungsverfahren und wie die Platzierung, wie der Reißverschluss aufgestellt ist, auf Landesebene und dann auf Bundesebene. Das täuscht oft. Es schaut zwar alles 50-50 aus, aber wenn ich in einem Wahlkreis, in drei Wahlkreisen angenommen, wo es Grundmandate gibt und es gibt drei Männer an vorderster Plätze und dann bis zum Schluss der Reißverschluss, kommt aber nur der Mann rein. Also es kommen drei Männer rein in einem Bundesland zum Beispiel und kaum Frauen. Also das täuscht oft, die Listenerstellung, da darf man sich nicht irritieren lassen. Wir haben eben das anders diesmal aufgebaut, dass wir geschaut haben, dass die Regionalwahlkreisplatzierungen auch entsprechend sind, dort, wo es fix zu erwartende Mandate gibt, dass da auch abwechselnd Männer sowie Frauen sind. Wir haben aus den Fehlern der vergangenen Jahre gelernt, und das haben wir, denke ich, diesmal zumindest so weit, dass mehr als 40% mit Sicherheit Frauen im Nationalrat sitzen würden. Und ich kann natürlich von der offenen Demokratie, so die Basisdemokratie, wie es eben der Herr Thüringer publiziert. Ich bin da nicht ganz mitgekommen, ich gestehe offen. Also ich habe mich da jetzt, es war mal ein bisschen zu einfach. Und wenn man das bestehende System anschaut, droht es wirklich zu scheitern. Also die Vorstellung, dass dann nur mehr die Elemente der direkten Demokratie oder Basisdemokratie, hoffentlich habe ich jetzt das Thema richtig verstanden oder Ihre Frage richtig verstanden, halte ich bei der jetzigen Form für schwierig umzusetzen. Gut, also dieser Zeitblock ist natürlich dementsprechend kürzer, weil es nur eine Person ist, aber hier vorne war nur eine Frage, die annehmen wird, und dann würde ich diesen Block beenden. Ich versuche jetzt mal den Herrn Überbacher zu ersetzen. Und da möchte ich zurückkommen auf die Äußerung zum rechten Populismus. Den gibt es zweifellos. Es gibt aber auch einen linken Populismus. Und da höre ich meistens das Wort Angst. Die Leute haben Angst. Die Leute, wenn sie keine Angst haben, dann sind sie Nazis oder Faschisten. Oder sie haben Angst. Aber es gibt viele Leute, die haben einfach eine andere Meinung. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Ich habe bei meiner Vorstellung eben vergessen zu sagen, dass ich derzeit eben Gemeinderätin bin. Ich bin September 16 mehr oder weniger unerwartet reingerutscht aus dem Ersatz. Mich kennt man natürlich auf der lokalen politischen Bühne länger. 2006 bereits war ich 2 Jahre Gemeinderätin. Und ich denke, auch wenn jetzt der Herr Überbacher nicht da ist, was mich persönlich auszeichnet, ist, dass ich mit jedem Menschen reden kann. Und ich sage, ich bin in Tirol aufgewachsen mit all den Vor- und Nachteilen. Die Vorteile sehen Sie, es ist was aus mir geworden. Die Nachteile sind eben, dass hier einfach je weniger man in Berührung kommt mit Menschen aus anderen Ländern, desto größer sind die Vorurteile. Und ich habe das gelernt und ich habe, wie Sie das sagen, ich sehe das auch so, dass eine Gesprächsbasis möglich ist. Also man kennt mich im Gespräch mit, ob jetzt Federspiel, Überbacher, du nix, du weißt, also da passt es auf Sachebene. Da zähle ich mich eher nicht zu denen, die gleich jemanden ins rechte Eck, rechte Eck stellen, weil ich oft merke, wie einfach die Fragen auch zu lösen oder die Ängste aufzulösen sind. Es sind tatsächlich Ängste. Ich merke, es sind Ängste. Es wird aber auch geschürt. Es werden bedrohliche Szenarien gezeichnet. Und weil ja, wer hat das von euch, von meinen Vorrednern oder Rednerinnen gesagt, dass es, wenn es nicht die vorschulische Bildung bereits gibt, nämlich Kinderkrippe, Kindergarten, alles schon aus ist und verloren ist. Ich habe in meinem ganzen Leben weder die Kinderkrippe besucht, noch den Kindergarten, noch die erste Volksschule, noch die zweite. Ich bin als, gut tirolerisch gesagt, als Blitzkneiser in die dritte Volksschulklasse rein. Und es ist trotzdem geglückt. Es ist aber geglückt, weil ich nicht ausgegrenzt wurde. Ich stelle mir vor, 2 Jahre nach mir waren ein paar türkische Kinder mehr in dieser Volksschule in Jembach. Die sind in Grüppchen dann stundenweise aussortiert worden. Das wäre für mich ein Albtraum. Ich habe gewinnen können und mithalten können, weil ich in dieser gemeinsamen Klasse war. Und das ist das, was ich versuche auch in Gesprächen aufzulesen. Also ich, für mich, da braucht es viel, dass ich jemanden kategorisiere in links, rechts, weil jeder was anderes darunter sich vorstellt. Ja, in dem Fall ist der Block auch beendet. Vielen Dank für die Präsentation. Wir würden dann für eine Schlussrunde nochmal alle Parteivertreter nach vorne bitten. Die Idee wäre sozusagen, dass wir jetzt nochmal die Präsentationen Revue passieren lassen, mit allen am Podium, also auch mit denjenigen, die vorher nicht in Zweiergruppen zusammengestanden sind. Wir würden Sie als Schlussrunde jeder Einzelnen bitten, nochmal eben über die Präsentationen nachzudenken, zu sagen, was für Sie besonders herausstreichenswert war, und zwar auch mit Fokus darauf, was Sie bei den Präsentationen von Kollegen oder Kolleginnen besonders gut gefunden haben. Ich würde das jetzt vielleicht in umgekehrter Reihenfolge der Präsentationen machen, sodass der sozusagen als Erster gehen musste, dafür das Privileg des Schlussworts hat. Ja, mir hat die erste Runde, gestehe ich, einfach sehr gut gefallen, weil hier eben Umwelt- und Energiepolitik sehr besonders hervorgestrichen wurde. Ich meine, wir kennen das alle, so wie von grünen Programmen Passagen abgeschrieben wurden, muss ich sagen, ist auch viel von sozialdemokratischem Programm von allen Parteien abgeschrieben worden. Das ist mit ein Teil, warum Grenzen verschwimmen, vermeintlich verschwimmen. Als Schlusswort, glaube ich, war gefordert zu sagen, was mir besonders wichtig ist. Ja, ganz besonders wichtig ist mir einfach, dass wir den Wohlfahrtsstaat erhalten, weiterhin. Es gibt an Wohlstand, es gibt einen wirtschaftlichen Aufschwung in diesem Land. Wir sind tatsächlich im internationalen Vergleich aufgrund richtiger Maßnahmen der vergangenen Jahre auf Bundesebene an zweiter Stelle international. Nach China hat Österreich mit 2,8% Wirtschaftswachstum wirklich ein super Standing. Und es geht darum, wie verteilen wir das Ganze? Und die Verteilungsgerechtigkeit ist uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine zentrale Frage und Bildung selbstverständlich. Und wir sind der Meinung, es gibt die Ressourcen, die müssen nur gerechter verteilt werden. Und in diesem Sinne bedanke ich mich einfach für einen sehr interessanten Abend. Und es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich Sie hier kennenlernen durfte und die Möglichkeit habe, heute zu Ihnen ein paar Worte richten zu dürfen. Danke. Ich glaube, dass das was heute mal am angenehmsten für viele von uns war, ist, dass es eine angenehme Gesprächskultur miteinander, untereinander und übereinander gegeben hat. War in den letzten Wochen nicht überall und immer so der Fall. Es ist schön, dass wir das eigentlich immer, Selma und ich debattieren ja öfters, dass wir uns das eigentlich immer bei uns halten können. Und es hat aber, glaube ich, auch heute gezeigt, dass die Themen vielfältigst sind, auch die Ideen und die Lösungen dafür, aber dass jede Partei auch erkannt hat, dass es diese Themen gibt und dass wir sie angehen müssen. Jeder natürlich mit seinen entweder ideologisch oder prinzipiellen anderen Ansätzen, aber der Weg zur Veränderung und zur in die Zukunft ist durchaus für alle wissend, dass er notwendig ist. Ich darf mich bedanken, wir waren ganz überrascht, dass doch so viel dann da sein Sonntagabend, dass sie sich damit beschäftigen. Es wird sicher noch das ein oder andere Gespräch geben, es wird nicht jeder gleich weglaufen. Darauf freue ich mich sehr. Ich darf euch danken und gratulieren zu der Veranstaltung, ein interessantes Format, auch für uns. Und hoffe, dass vielleicht unsere heutige Gesprächskultur auch auf unsere Bundespartei in die nächste Woche noch überschlägt, dass man das alles vielleicht dort auch ein bisschen vernünftiger machen kann. Ich habe heute sehr schön gefunden, dass bei der ersten Runde, das habe ich, wie es der Zufall will, gar nicht deswegen, weil da zwei Parteien sind, die sich ähnlich waren, sondern dass wir bei der ersten Runde das Thema Energie und Ressourcen schon diskutiert haben, weil das doch eine riesen Herausforderung sein wird. Ich bin zwar nicht bei, also ich habe da vielleicht auch andere Ansichten dazu, oder wir nehmen es halt dazu andere Ansichten, wie man das vielleicht angehen soll. Aber mir ist auch aufgefallen, was ich gut finde, wir sind uns im Ziel irgendwie einig. Also das Ziel ist, wir wollen schauen, dass es irgendwie besser wird. Wie der Weg dahin geht und für wen es besser wird oder wie man das in den Griff kriegt, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wege dazu. Und ich glaube, die soll es auch geben und ich glaube, dass das der Sinn ist, auch von einem gesunden Parlamentarismus, dass man darüber diskutiert und schaut, dass man Lösungen findet. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde das Format sehr spannend. Also ich würde mir wünschen, dass es öfter solche Formate gibt, weil die schön, wirklich schön sind, einmal zu diskutieren. Und ja, danke für die Gesprächskultur. Für Sigi genau gleich und einen schönen Abend euch. Ja. Also ich schließe mich den Vorrednern an, dass es ein interessantes Format war. Nur jetzt kommt mir das ein bisschen zu viel Kuschelkurs vor. Ja? Ihr seid ja alle persönlich sehr nett, nur möchte ich schon sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin, dass deine Partei diese Wahlen überhaupt vom Zaun gebrochen hat. Ja? Die waren ja nicht notwendig gewesen, das hätte sich ja in der Koalition noch verstehen können. Dann zweitens die Bildungsfrage. Die ist für mich noch nicht erschöpfend geklärt. Die ÖVP stellt sich seit langem gegen irgendeine Reform quer im Bildungsbereich. Ich erzähle das Beispiel gar nicht, aber die Gesamtschule und die Ganztagsschule, die wird von euch immer so erzählt, als würden da die Schüler einen ganzen Tag in der Schule sitzen müssen und dann statt 6 Stunden, 8 Stunden büffeln. Ist ja nicht so. Die haben ja dazwischen Sport, die haben dazwischen Musik oder eine Freistunde und sind aber betreut und kommen heim und haben alle Hausaufgaben erledigt und man kann sich dann in einer qualitätvollen Zeit seinen Kindern widmen, wenn die heimkommen. Seit Jahren, seit 30 Jahren steht die ÖVP da quer und es geht keinen Schritt weiter. Und dann möchte ich jetzt auch noch die Gelegenheit nutzen, das ewige Steuerthema anklingen zu lassen. Es geht ja nicht, dass man für die Arbeit bis zu 55% Steuer bezahlt oder 50% und für Kapitalertrag nur 27,5%. Das ist ja auch nur gegen den Widerstand der ÖVP überhaupt durchgegangen im Parlament. Und wie kann man sich nur dagegen wehren? Ja, das Gleiche gilt für die NEOS in dem Fall. Aber das kann es ja nicht sein. Da gibt es für mich keine Erklärung dafür. Ihr tut es immer anders, aber ihr handelt es genau so, dass es eben nur denen zugute kommt, die die Yacht irgendwo in Palma oder sonst wo stehen haben. Im Übrigen, persönlich, danke für das Gespräch heute. Ja, nicht, dass wir uns jetzt dazu super einig sozusagen sind, möchte jetzt das auch noch ergänzen, was du gesagt hast. Ich glaube auch ebenso, also ich stimme dir ganz zu. Möchte zwischendurch noch sagen, meine Lieblingsrunde war die von der Selma, weil das eigentlich auch, ja, Selma mit Selma und ich habe das sehr schön gefunden, dass du auf das eingegangen bist, dass man auch so sozusagen in die Kristallkugel blicken kann heute bei der Fragestellung und somit sagen kann, wie man das sieht. Und natürlich gefällt mir deine Zukunftsvision sehr gut. Jetzt nicht nur als Frau. Ansonsten sehe ich es ganz ähnlich, brauche ich jetzt glaube ich nicht nur mal wiederholen. Ich sehe auch, dass Politik nicht auf Kuschelkurs geht oder irgendwie jetzt ein besonders romantisches Feld ist. Da wüsste ich mir nettere Dinge zu tun. Ich glaube, dass wir vor sehr, sehr großen Herausforderungen stehen, was gerade sozusagen die Einigkeit betrifft, dass wir wirklich auf Lösungen kommen, weil es scheint hier so, als ob wir uns da gerade besonders einig wären, das sind wir uns nicht. Bitte macht euch selber ein Bild, welche Dinge sind echt, welche Dinge sind vorgetäuscht, werden nur jetzt für die Wahl herangezogen, um so zu tun, als ob das eh alles in eitle Wonne und letztendlich uns allen zugute kommen würde. Ich glaube, ich muss da einfach nur mal erwähnen, für die Liste Bild ist mehr Gerechtigkeit eins der obersten Ziele und in Kombination dazu glaube ich, dass es sehr wichtig ist zu kontrollieren. Und ich denke, Peter Pilz hat gezeigt in seiner Tätigkeit bisher, dass er das sehr, sehr gut kann. Man kann das auch sehr gut nachlesen, welche Dinge aufgedeckt worden sind. Und ja, ich glaube, dass trotz alledem, dass ich auch persönlich den Menschen respektvoll gegenübertrete, wenn sie andere Meinungen haben, es sehr wichtig ist, dass wir uns da mit der Realität konfrontieren. Und es braucht Kontrolle im Parlament. Es gibt einfach Dinge zu kontrollieren, das sieht man immer wieder und ich glaube, das möchte ich nur dazu sagen. Das war's. Danke.